zum Schluss der Klingding-Sendung heute eine Aufnahme der akustischen Zeichnungen von Milan Krüger. Milan Krüger, seine Arbeiten sind im ZKM, also in Karlsruhe, in dem Zentrum für Kommunikation und Medien, glaube ich, heißt das genau gesagt. Ne? Das ist immer am schwierigsten rauszufinden. Also auf jeden Fall ist es ein Zentrum für Kunst und Medien, ja, ganz recht, in Karlsruhe. Da sind die Arbeiten von Milan Krüger zum ersten Mal außerhalb der Tschechischen Republik zu sehen. Erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, aber immerhin, jetzt ist es soweit. Ab 23.07. bis 30.10. im ZKM dieses Jahr eine Einzelausstellung mit Arbeiten von den Werken von Milan Krüger, und dokumentiert werden Partituren und einige nach seinen Partituren realisierten Aufnahmen, also Aufführungen. Es ist ja so, dass Milan Krüger in den 60er Jahren die Forschung gemacht hat oder die Arbeiten gemacht hat, die wechselseitige Beziehung von Zeichnung, Bild und Klang herauszuarbeiten. Es gab dann eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Erhard K. Koschka, der auch so ein Band rausgebracht hat über grafische Notation. Ich glaube, das war so in Mitte der 80er Jahre. In der Zeit zwischen 70 und 81 hat Krüger zusammen mit ihm und Musikern Aufführungen erarbeitet von seinen Partituren, die den Namen haben, zum Beispiel Partitur der Klangrichtung von 1970, Architektonische Partitur von 1971 oder Partitur der Landschaft von 1973. Und diese Aufführung, diese Realisation wurden da aufgeführt in verschiedenen Städten. Und es gab dann auch eine Zusammenarbeit in den Mitte der 80er Jahre mit Jan Hütt in Gent, also in Belgien. Und ja, dann ist es wohl ein bisschen ruhiger geworden wieder um ihn. Und jetzt zum glücklicherweise wieder eine Form der Präsentation, die aufmerksam macht. Also die Partituren, die auch die Bilder, finde ich schon sehr interessant, und auch seinen Ansatz. Und es hat auch was, wie soll ich sagen, was Leichtes, was auch ein bisschen Witziges, dieses Bearbeiten von einer Papierfläche, wo Hände und Füße sich durchgedrückt haben und praktisch die Person reduziert wird auf die Beine und die Hände und das, was sie dann als Aktion vor diesem Papier dann macht. Also die Seite des Publikums ist dann die Seite, die Hände, Füße sieht, und die Arbeit auf dem Papier, die dann auch zum Teil durchscheint, also von der anderen Seite zu sehen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken. Und einen kleinen Eindruck gibt es auch durch einen Klick auf die Klingding-Webseite. Die Webadresse ist www.hierunda.de/klingding.html. Da ist die Sendung angekündigt und sind Links auf brauchbare Webseiten über die Musikerinnen und Musiker, die heute im Zentrum der heutigen Klingding-Sendung standen. Die folgende Sendung, Electronic Jam, wird heute nicht an den Start gehen. Jetzt gibt es die Klingding-Nachtschleife. Das sind verschiedene Tracks, glaube ich 37 insgesamt. Die Bandbreite geht von Field Recordings in Griechenland zu James Chance, San Ra, Ornette Coleman, Tim Hodgkinson. Einige habe ich jetzt bestimmt vergessen, aber die nächsten 3 Stunden gibt es die Möglichkeit, das alles nachzuhören. Die Klingding-Nachtschleife, denn bis morgen wieder die nächste Sendung am Start ist bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Der Livestream funktioniert, glaube ich, gerade nicht. DAB Plus funktioniert noch und die Sendung jetzt hier heute aus dem neuen Studio in der Fabrik im Gängeviertel. Ich finde, die Arbeiten gehen ganz gut voran. Es lohnt sich aber, das zu beschleunigen und die Möglichkeit besteht, indem gespendet wird für FSK. Ein Klick auf die Webadresse von FSK macht das möglich, www.fsk-hh.org, und da gibt es ein Feld, eine Option anzuklicken, Förder oder Spende oder ja, das wird sich finden auf der Homepage. Soweit heute Klingding. Die nächste Sendung wird, glaube ich, am 17. August sein. Dann wieder mit aktueller Musik, 2 Stunden bei FSK. Ich wünsche eine angenehme Nacht und weiter anregendes Hören.